Herr, gib du uns Augen, die die Nachbarn sehen, Ohren, die ihn hören und ihn auch verstehen, Hände, die es lernen, wie man hilft und heilt, Füße, die nicht zögern, wenn die Hilfe eilt. Herzen, die sich freuen, wenn ein anderer lacht, einen Mund zu reden, was ihn glücklich macht. Dank für alle Gaben, hilf uns wachsam sein, zeig uns, Herr, wir haben.